Pflicht erfüllt. Dem Schöpfer haben wir gedankt. Nun folge mir, Gefährtin meines Lebens. Ich leite dich und jeder Schritt weckt neue Freude in unserer Brust. Zeigt Wunder überall. Erkennen sollst du dann, welch unaussprechlich Glück dir Herr uns zugedacht. Ihn preisen immer dann.